Die Massenmedien der Welt berichteten jüngst breit über das unter Leitung von Genossen Kim Jong-un erfolgreich stattgefundene Unterwassertestschüssen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot, das die nukleare Angriffsfähigkeit von Südkorea vor aller Welt demonstrierte. Darunter waren die Nachrichtenagenturen RIA Novosti und Interfax, die Zeitungen Kommersant, Moskomski Komsomolets, Komsomolskaya Pravda, Argumenti i Pakti, Buzgliat und Vladivostok, die Fernsehsender Russland 24, RenTV und Zvezda, der Rundfunksender Echo Moskowi, die Internetnachrichtenagenturen Gazeta.ru, Rosbald, Correspondent, Newsru.com, Regnum und Primorsky Reportjor von Russland und die Massenmedien von China, Kuba, Indien, Vietnam, Iran, Syrien, Indonesien, Kambodscha, Thailand, Myanmar, Äthiopien, Guinea, Ägypten, Uruguay, Brasilien, Venezuela, Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo, Tschechien und Deutschland. Sie brachten unter verschiedenen Themen, wie der Staatsführer Kim Jong-un bezeichnete das Unterwassertestschüssen der ballistischen Rakete als einen großen Erfolg, die ausführliche Nachricht über das erfolgreiche Unterwassertestschüssen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot. Dabei zeigten sie die Fotos von Genossen Kim Jong-un.